Ich stell eine These auf, die sagt, dass du schwul bist, trotz Bizeps. Jetzt willst du beweisen, du mit Bitch, guck in den Spiegel. Versuch jetzt gar nicht, mich mit deinen Schwuchtelflows zu blenden. Nur wo du rappst wie ein Krüppel, schlag ich dich nur in so einem Battle. Was los, Bitch? Ich hab nichts mit Beitern zu tun. Ich stell meine Kehle durch und rappe trotzdem tighter als du. Du hinterlässt verbrannte Erbe, ich verbrannte Rapper. Betrittst du Pussy die Straße, wo sie direkt zum Catwalk. Du gehst mit deinen Freunden raven und so Scheiß, um Spuren in Deutschland zu hinterlassen. Tret dich auf ihn ein, im Battle bringen Muskel nix, weil mich keine Zeile puncht. Deine Crew verbreitet AIDS und ihr verbreitet Angst, oh! Wieso zieht ihr Pussys alles Beat? Wir kommen auf rustikalen Beats und machen Raps im Kriegsgebiet. Schwule Rapper meiden Battles, denn sie sind zu lieb. Die Bibel ist nicht mehr als meine Biografie. Danke für nichts. Die Szene ist an und für sich ein Haufen schwanzloser Bitches. Bitches, verpisst euch, sonst gibt es Stiche. Danke für nichts. Die Szene ist an und für sich ein Haufen schwanzloser Bitches. Bitches, verpisst euch, sonst gibt es Stiche. Ich hör deine Runde und denk, Fotze macht zu Ende. Es sind dunkle Zeiten für deine 20 Abonnenten. Bitch, guck auf die Uhr und bemerke, Wette gegen mich bedeutet, es ist Zeit zu sterben. Du's cooler bis zum Tod, deine Crew hat gerne live. Du hättest die Fahne auch für Deutsche, aber merkst nicht, sie ist weiß. Guck, wie du beteuerst, dass du real keeps. Aber zappelst im Club, dann ab zu Avicii. Wieso tust du so, als wärst du nicht scheiße? Du Spaß, reißt du mit deiner Hand, Bitch, dann reiß ich sie ab. Alter, du bist totes Fleisch, das keinen interessiert. Mir wären keine Freunde, gibt es keinen außer dir. Menschen wie du stehen vor Universal, machen Pfütze. Bitch, du bist wie Jesus, du nimmst Glanz in die Hüfte. Du heißt es gut, wie es ist, aber Bitch, ich bin dagegen. Deine Crew Kollegen machen Zukunftspläne und stehen mit einem Bein in der YouTube-Szene. Jetzt schiebt ihr Filme, dass ihr Fame seid und meldet euch für Features bei Ape Crime. Man kann ja mal anfragen. PS, können wir auch ein Autogramm haben?